Gott, wir sind Gott. Wir sind Gott, wir sind Gott. Neues Jahr des Aufbruchs zieht an uns vorbei. Wir haben alles schon erlebt, wir waren überall dabei. Wir haben Kleopatra zu Bett getragen, mit Pythagoras philosophiert. Der Sphinx den Löwen vor verpasst, das Kolosseum konstruiert. Wir haben Jesus sterben sehen, das letzte Abendmahl serviert. Zwei Testamente ausgedacht und das Heidentum ausradiert. Wir haben mit Paul McCartney die Hits geschrieben, einem Teufel unser Herz geschenkt. JFK in den Kopf geschossen und seine Mustang gehängt. Blut oder Peitsche, Wasser oder Salz, was auf dieser Welt passiert, liegt allein in Menschenhand. Wir sind Gott, wir sind Gott, wir entscheiden. Feiern, messen, weil es Brie und Kick. Wartet auf die iOS-Erleuchtung und den Porno-Resken fängt. Ein Horn auf die Primetime, mit Schwer wird Millionär. Und ihr reiset nach Jerusalem, auf dem Mittelmeer. Clash of Clans und Vorbild, wir sagen, denn ich bin schwach und streng. In Reichtum schwimmen oder Scheiße baden, dazwischen wird es eng. Blut oder Peitsche, Wasser oder Salz, was auf dieser Welt passiert, liegt allein in Menschenhand. Wir sind Gott, wir sind Gott, wir entscheiden über Leben und Tod. Wir sind Gott, wir sind Gott, die Schöpfer von ihm. über Leichen gehen, bis zum Mittelmeer mit Feuerspucken. Die einsam schießt und Autos gut, der Scheiß auf die Mut. Wir haben Größenwahn, lassen die Geisterbahn zum Himmel fahren. Und im Käfig hinterm Zirkuszelt halten wir die stärkste Frau der Welt. Halligalli, Texas Party, oh, oh, oh, oh. Gigantin zum Bigami. hier bist du vergehst. Kein bisschen Glück ohne Preis. Besorgst dir dreckig, laut und heiß. Es schließt dich in seinen Arm. Es gibt dir alles, was du willst. Es küsst dich mitten ins Gesicht. Schenkt dir alles ohne Pflicht. Nichts bleibt, nichts bleibt, nichts bleibt gleich. Immer neu, immer neu, immer anders. Es dreht und wendet sich und nimmt dich mit. Das Leben beißt, das Leben küsst. Ein Wolf in Schafs Pelz, ein Bier nicht. Hör die Melodie und halt den Schritt. Das Leben schenkt uns diesen Höllenritt. Das Leben schenkt uns diesen Höllenritt. Hat ihren Netzwerkzugriff blockiert. Sie surfen jetzt bis zum Ende ihres Lebens mit reduzierter Geschwindigkeit. Ihre Zukunft ist in diesem Format leider nicht verfügbar. Bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe nicht. Folge mir, wir sind nicht allein. Offline. Die Welt hier draußen kann schon wirklich sein. Offline. Das Original, mehr sein als Schein. Offline. Die Welt hier draußen kann schon wirklich sein. Offline. Bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe nicht. Offline. Bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe nicht. Offline. Die Welt hier draußen kann so wirklich sein. Die Freiheit ruft, zwingt das System. London, New York. das System, Massentoren fahren wen? Bring das System, Anker leisten, feuchte stehen. Bring das System, Lust, fall die Freiheit ruf. Bring das System. Ich kann nichts verspüren, nichts wetten, nichts fühlen. Ratte zum Frühstück, Benzol zum Spülen. Ich muss hier raus, die Sinne versagen. Zerschlage ein Fenster, will wieder atmen. Sende ne Botschaft mit Neuschwanztauben. Gib Frieden der Befreiung, Volk Milliarden. Mauern brechen, Augen trennen. Blaulicht brennt, die Straße brennt. London, New York und Berlin. Bring das System. Massentoren fahren wen? Bring das System. Anker leisten, feuchte stehen. Bring das System. Lust, fall die Freiheit ruf. Bring das System. Ich schau in den Abgrund, die Luft zu zerschneiden. Tätowierte Gestalt mit Wut in den Augen. Ich springe hinein und zünde ne Pyro. Jede Barrikade besetzt durch den Hero. Wir stürmen Paläste, befreien die Straße und gehen von Hütern des verlorenen Hasses. Mauern brechen, Augen trennen. Blaulicht brennt, die Straße brennt. London, New York und Berlin. Bring das System. Massentoren fahren wen? Bring das System. Anker leisten. Bring das System, los, fall die Freiheit ruf, bring das System. Von Nord nach Süd und von Ost nach West, die Welt vereint, David gegen Goliath, Hand in Hand. Richtung Neuland gehen, die Freiheit ruft. Fängt das System! London, New York und Berlin. Fängt das System. Massentoren fahren wen? Fängt das System. Anker leisten, feuchte stehen. Fängt das System. Lust, fall die Freiheit ruft. Fängt das System. Hamburg, Paris, auf Hallo, Athen. Bring das System. Moskau, Brüder, Cyrus, Wien. Bring das System. Tokyo, Melbourne, Rio, Seoul. Bring das System. Beijing, Frankfurt oder Rom. Bring das System. Bring das System. kleckern, wir kleckern nicht, wir platzen. Wir fressen, wir fressen, wir fressen, bis wir platzen. XXL, Sklaven der Zeit. XXL, verbunden im Neid. Verbranntes Glück bestimmt unser Soll. Geiz ist geil, wir kriegen den Hals nicht voll. Ich bin ein Treuepunkt, jetzt hat hier ein Rabatt-Genie. Kaufen gegen Frust bis zum Kontrollverlust. Warenexplosion, Konsumschaft, die Erektion noch schnell zu. All you can eat, yes, baby, make it bad. Wir kleckern, wir kleckern, wir kleckern nicht, wir platzen, wir fressen. Wir fressen, wir fressen, bis wir platzen. XXL, Wachstum diktiert. XXL, die Größe regiert. Wir marschieren vereint, direkt ins Verderben. Geiz ist geil und Asien liebt dich. XXL, Sklaven der Zeit. XXL, verbunden im Neid. Verbranntes Glück bestimmt unser Soll. Geiz ist geil, wir kriegen den Hals nicht voll. Alles zu tun, um ihn zu Schweigen zu bringen. Ein Hoch auf uns und auf das, was uns vereint. die Nacht liegt begraben im Raum. Ich schließe die Augen, sehe Gestalten, ein Traum. Frisierte Zombies hämmern mir Hitze in die Stirn. Pumpe im Chor, ihr besitzt drei Dunks in mein Hirn. Ich schreie und baue aus den Tracks meiner Helden ein Beil. Sie verlieren den Kampf und sie fallen zu Staub. Ich bin frei, frei, frei, frei, frei. Yeah! dem Haus schwarzen Zügeln. Ich werde brennen, sie wird mich blenden. Doch ich will die Sonne in meinen Händen. Wir fliegen hoch, hoch, hoch und fallen tief, tief, tief zum Feuerball im Höhenflug. Die Welt ist nicht genug. Wir fliegen hoch, hoch, hoch und fallen tief, tief, tief mit Icarus und keines Lichts. Wir wollen alles und kriegen nichts. Lasst uns dem Urknall einmal in die Augen schauen. Der Kurs des Weltbulls auf das Unmögliche bauen. Was denn war gestern? Ich will höher, ich will weiter. Bis zu der letzten Sprosse auf der Himmelsleiter. Ich werde brennen, sie wird mich blenden. Doch ich will die Sonne in meinen Händen. Wir fliegen hoch, hoch, hoch und fallen tief, tief, tief zum Feuerball im Höhenflug. Die Welt ist nicht genug. Wir fliegen hoch, hoch, hoch und fallen tief, tief, tief mit Icarus und keines Lichts. Wir wollen alles und kriegen nichts. Zum Keim des Lichts. Wir fliegen hoch, hoch, hoch und fallen tief, tief, tief zum Feuerball im Höhenflug. Die Welt ist nicht genug. Wir fliegen hoch, hoch, hoch und fallen tief, tief, tief mit Icarus zum Keim des Lichts. Wir wollen alles. Wir fliegen hoch. Big, big brother, du ein Kopf.

Fell unser brennender Nachwuchs, ein tödliches Leben. Schau, wie sie toben, wie sie tanzen, wie sie fressen und mit ihren Zungen schnalzen. Ein kurzer Abschied, da beginnt ihre Reise, gefolgt von einer Feuerstreise. Die Schatten flimmern, denn wir schreiben Geschichten. Tauchen den Himmel in ein teuflisches Rot. Hört auf zu beten, lass das Weihwasser stehen und such lieber neue Götter, denn die alten sind tot. Wir tragen das Feuer durch die Nacht und Hollywood brennt, die Welt steht in Flammen, das Neue erwacht. Und Hollywood brennt, wir laufen als Helden über den Sunset Boulevard. Und Hollywood brennt, die Straße der Legende trägt unseren Namen. Und Hollywood brennt. Hollywood brennt. Und Hollywood brennt. Zwei Kontinente, eine Feuerbrücke, reiten auf Wellen, auf glühenden Rücken. Lassen uns tragen direkt zu den Sternen, auf weißen Sohlen